Die Gedenktreffen für Genossen Kim Jong-il fanden unlängst in der Friedens- und Einheitspartei Russlands, der KP Kommunisten von Russland, im Komitee der Republik Buryatia, der KP der Russischen Föderation und der Russischen Soziologie Studentengesellschaft statt. In den Veranstaltungen würdigten die Redner den Genossen Kim Jong-il als einen ungewöhnlichen Denker und Theoretiker, der die Soziologie weiterentwickelt und bereichert hatte, und als einen großen Menschen, der sich um die Verstärkung und Entwicklung der sozialistischen Bewegung der Welt hervorragende Verdienste erworben hatte. Im Gedenktreffen in der Russischen Soziologie-Studentengesellschaft wurde ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.